Learning in Washington. Was bedeutet diese Entscheidung nun für die amerikanischen Stammzellforscher? Zwei Sachen, je nachdem, wie man das sieht. Entweder mehr Geld oder eine größere Auswahl an Stammzellen. Denn gestern ist die Stichtagsregelung gefallen. Bisher ist es ja so gewesen, Stammzellforscher in den USA, die Forschungsgelder von der Bundesregierung haben wollten, die mussten mit alten Stammzelllinien arbeiten. Das sind welche, die vor August 2001 entstanden sind. Damals hatte George W. Bush gesagt, ab jetzt sollen auf meine Rechnung keine Embryonen mehr für Stammzellen zerstört werden. Und so ist es zu dieser Stichtagsregelung gekommen. Allerdings, diese alten Stammzellen entsprechen natürlich nicht mehr dem heute aktuellen Stand der Forschung. Teilweise sind sie verunreinigt und außerdem gibt es nur 21 Stück davon. Wer also mit neuen Zelllinien arbeiten wollte, musste sich das Geld bisher woanders besorgen. Aus der Industrie, von privaten Stiftungen oder auch von manchen Bundesstaaten. Jetzt gilt, die Bundesregierung wird die Forschung an allen Stammzellen erlauben, unabhängig davon, wann sie entstanden sind oder wann sie noch entstehen werden. Der Stichtag ist definitiv jetzt gefallen. Und das heißt, dass die Forscher jetzt freie Bahn haben? Nicht ganz. Für die Forscher ist das gestern ein wichtiger Schritt gewesen, ein erster Schritt. Aber es wird zum Beispiel weiterhin kein Geld von der US-Regierung dafür geben, dass neue Stammzelllinien aus Embryonen erzeugt werden. Ja, das ist ein Unterschied. Die Forscher dürfen mit Zellen arbeiten, zum Beispiel mit Zellen aus der Industrie, aber sie dürfen selbst keine herstellen mit Steuermitteln. Denn das verbietet noch ein Gesetzesanhang, das sogenannte Dickey-Wicker Amendment. Und da steht drin, Haushaltsgelder dürfen nicht ausgegeben werden, um damit Embryonen zu manipulieren. Und das kann der Präsident überhaupt nicht ändern mit einer Verordnung, denn dazu müsste der Kongress aktiv werden. Das ist eine Gesetzgebung. Und da gibt es nun Politiker, die sagen, dann machen wir das doch gleich ordentlich und verabschieden ein richtiges Stammzellengesetz. Dann hat dieses Hin und Her ein Ende mit präsidentialen Verordnungen. Wenn wir auf die Motivationen blicken, Präsident Bush hatte seine Entscheidung ja damals mit religiösen Überzeugungen begründet. Wie hat jetzt Barack Obama den Kurswechsel gerechtfertigt? Naja, ebenfalls mit seinem persönlichen Glauben, aber mit anderen Argumenten. Obama sagt, als gläubiger Mensch ist er der Überzeugung, dass wir Menschen füreinander Sorge tragen müssen und Leiden lindern. Zum Beispiel auch eben per Stammzellforschung. Und zweitens hat er auch angeführt, dass es natürlich keine wissenschaftliche Begründung für solch eine Stichtagsregelung gibt. Die ist ja eigentlich willkürlich gewählt. Man sieht, ein weiterer Anlass für diese Veranstaltung gestern, für diese öffentliche Unterzeichnung war, dass Obama sich einfach noch einmal zur Freiheit der Wissenschaft bekannt hat. Denn sein Amtsvorgänger ist ja dafür öfters mal gerügt worden. Und das heißt, dass es für Barack Obama überhaupt keine ethischen Grenzen gibt, was die Forschung an Stammzellen und Embryonen angeht? Er hat ganz klar eine Absage erteilt dem sogenannten reproduktiven Klonen. Das ist also Klonen, wo quasi eine Kopie eines Menschen hergestellt wird. Natürlich gibt es keine seriösen Forscher, die so etwas ernsthaft in Erwägung ziehen. Allerdings kann man jetzt natürlich vielleicht daraus ableiten, dass Obama das sogenannte therapeutische Klonen im Grunde genommen gebilligt hat. Therapeutisch heißt, es werden Embryonen gezielt hergestellt, um sie als Quellen für Stammzellen zu benutzen. Wie gesagt, das ist durch Gesetz im Moment nicht möglich, aber in Zukunft könnte der Kongress natürlich da etwas dran ändern. Und mit welchen Konsequenzen rechnen Sie, wenn die Stammzellforschung in den USA jetzt Fortschritte macht, für die Debatte zum Beispiel hier in Deutschland? Man könnte erstmal vermuten, dass es da einen gewissen Druck auf die Forschung und auch auf die Politik geben könnte. Allerdings muss man dazu sagen, die deutsche Stichtagsregelung ist ja gerade erst im August 2008 geändert worden. Der Stichtag ist nach vorne verschoben worden. Das heißt, er ist zwar nicht gefallen, wie jetzt hier in den USA, aber es gibt einfach mehr Stammzellen, an denen deutsche Forscher arbeiten können. Und ich denke nicht, dass man in dieser Situation noch einmal die deutsche Gesetzgebung überdenkt, ob man denn diese Stichtagsregelung ganz abschafft. Einschätzungen aus Washington waren das von meinem Kollegen Arndt Reuning. Dankeschön.